Erster, wir sind durch den Glauben gerecht. Darum haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Zweiter, durch ihn haben wir Zugang zu Gottes Gnade. Wir freuen uns auf die Hoffnung auf Gottes Ehre. Dritter, aber wir freuen uns nicht nur darüber. Wir freuen uns auch über schwere Zeiten. Denn wir wissen, schwere Zeiten machen uns geduldig. Vierte, Geduld macht uns stark. Und diese Stärke gibt uns Hoffnung. Fünfter, diese Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen gegeben. Er gab uns den Heiligen Geist dafür. Sechster, Christus starb für uns, als wir noch schwach waren. Er starb für Menschen, die Gott nicht kannten. Siebter, fast niemand stirbt für einen guten Menschen. Vielleicht stirbt jemand für eine gute Sache. Achter, aber Gott zeigt uns seine Liebe so, Christus starb für uns. Er starb, als wir noch Sünder waren. Neunter, darum werden wir jetzt noch viel mehr gerettet. Wir sind durch sein Blut richtig vor Gott. Er wird uns vor Gottes Zorn bewahren. Zehnter, wir waren Gottes Feinde. Aber wir wurden mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Darum werden wir sicher durch sein Leben gerettet. Elfter, und nicht nur das. Wir freuen uns auch über Gott durch Jesus Christus. Durch ihn haben wir jetzt Frieden mit Gott. Zwölfter, ein Mensch brachte die Sünde in die Welt. Durch die Sünde kam der Tod. So kam der Tod zu allen Menschen. Denn alle Menschen haben gesündigt. 13. Sünde war schon in der Welt, bevor es das Gesetz gab. Wenn es kein Gesetz gibt, zählt Gott die Sünde nicht so. 14. Trotzdem herrschte der Tod von Adam bis Mose. Er herrschte auch über Menschen, die nicht so gesündigt haben wie Adam. Adam war ein Bild für den, der kommen sollte. 15. Aber Gottes Geschenk ist anders als Adams Fehler. Viele Menschen starben durch Adams Fehler. Doch Gottes Gnade durch Jesus Christus war viel größer für viele Menschen. 16. Das Geschenk ist anders als Adams Sünde. Adams Sünde führte zu Gericht und Strafe. Aber Gottes Geschenk macht viele Menschen richtig vor Gott. Das gilt, obwohl sie viele Fehler gemacht haben. 17. Durch Adams Fehler herrschte der Tod wie ein König. Aber wer Gottes große Gnade bekommt, wird im Leben herrschen. Sie bekommen das Geschenk der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. 18. So ist es also, durch Adams Fehler kam Strafe für alle Menschen. Aber durch eine gute Tat von Jesus kommt Leben für alle Menschen. 19. Ein Mensch war ungehorsam. Darum wurden viele Menschen zu Sündern. Aber durch den Gehorsam von Jesus werden viele Menschen richtig vor Gott. 20. Das Gesetz kam dazu, damit die Sünde noch größer wird. Wo die Sünde aber sehr groß wurde, da wurde Gottes Gnade noch viel größer. 21. Die Sünde herrschte durch den Tod. So soll auch Gottes Gnade herrschen. Sie führt durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus.